Die Entscheidung des Käufers ist gnadenlos gefallen. Viele lange Jahre fährt er nun mit diesem Car. Draußen wundert sich die Welt, keiner spricht mehr mit dir. Alles, was dich von ihr trennt, ist eine Schiebetür. Tempo fährt er auf der rechten Seite. Selbst der allerlahmste Trucker sucht darauf das Weite. Zieht mit 45 Sachen eiskalt an ihm vorbei. Und so manch ein frustrierter ruft darauf die Polizei. Schon mit 10 im fünften Gang, wie lang geht das wohl gut? Wann genau hat wohl sein Auto von der Scheiße genug? Irgendwann, da sind wir sicher, explodiert das Getriebe. Und da kannst du darauf schon, gibt von Andrea Hebe. Grüß dich, Mix, ich glaub du spinnst. Ich zack dir über den Tisch, dann haut einer auf die Waffe. Kreuz Grutz in Nesen, du alter Drecksack. Ich glaub, wenn's vorn kommst, letztens war er wieder fast 5 Stunden lang on Tour. Von Murnau nach Seeshaupt, wie macht er das nur? Dabei wollte er für Fuji nur schnell Kicken holen. In genau der gleichen Zeit fährt Prodatron nach Polen. Zehn Meter, 10 Tag, denn bei deinem Fahrstuhl brauchst du eher ein ganzes Jahr. Gelb ist die Farbe, die sein Auto hat. Gelb ist die Farbe, die der Anziehen mag. Zähl jeden Meter, sag ich, zähl jeden Tag, denn bei deinem schlechten Fahrstuhl brauchst du mindestens 2,5 Jahre. Gelb ist die Farbe, die dein Auto hat. Gelb ist die Farbe, die der Mister Amt findet gelb super. Und viereckige Würfel, die Farben sind auch toll. Lecker, lecker, sag ich dir. Eins geht noch, zähl jeden Meter, zähl jeden Tag. Wenn du Fahrstuhl brauchst, dann zähl jeden Tag.